from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 47, kurz vor Weihnachten. Wie immer präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketball-Magazin. Mehr Infos auf basket.de und facebook.com/basket. Ja, ein freundliches Ni Hao aus dem nicht-weihnachtlichen Shanghai. Habt ihr eben noch eine witzige Story erzählt, die ich vielleicht jetzt auch noch direkt zu Beginn als kleines Anekdötchen zum Besten gebe. Ich habe mich also hier fleißig, wie ich bin, versucht in Weihnachtsstimmung zu bringen, indem wir dann Weihnachtsplätzchen gebacken haben, hier mit Ach und Krach uns die Zutaten zusammen gekauft, irgendwie Puderzucker für 4 Euro umgerechnet oder 5 Euro und ja, dann bist du dabei, den Teig zu machen und merkst, dass du kein Nudelholz hast. Gesagt, getan, in den Kühlschrank geguckt und die Dose Tsingtao rausgeholt, die Bierdose, und dann ganz klassisch die Bierdose in eine Plastiktüte getan und damit den Teig geholt. MacGyver-Style. German-Style. Also. German-Style. Genau, ja, AK-47 fällt mir da ein, habe ich dir gerade noch gesagt. Nummer 47 war echt ein cooles Team, die Utah Jazz, wo ich jetzt gerade an Andrei Kirilenko denke, das Schweizer Taschenmesser, so ein bisschen der Kawhi Light, wenn man möchte, was die Defensive betrifft. Mit Mehmet Okur, dem dreierschießenden Türken, Carlos Boozer, Darren Williams, also die hatten eigentlich eine ganz gute Truppe. Das stimmt. Okay. Einem jungen Kyle Korver sogar auch noch, bei Utah damals. Oh ja. Über Darren Williams wollte ich sowieso nochmal mit dir sprechen. Vielleicht kriegen wir das. Okay, heute. Ja, hoffentlich können wir das machen, dass du allein redest, weil ich habe da nicht so viel Lust drauf. Ja, was haben wir vorbereitet? Natürlich gibt es erstmal wieder ein Roundup durch die ganze Liga. Gucken uns so ein bisschen im Osten und im Westen die Standings an, wer im Moment heiß ist und wer eiskalt ist. Es gab die News diese Woche, dass Anthony Bennett, der ehemalige Number One Pick, in die D-League verfrachtet worden ist, was wir zum Anlass nehmen, mal kurz über ein paar Draft-Picks zu reden, die so in den vergangenen Jahren in die Hose gegangen sind. Den Freak of the Week gibt's natürlich wieder, den Stinker der Woche, und ja, ich glaube, anfangen tun wir wie immer mit den Standings. Jetzt ist gestern zum ersten Mal, wenn wir mal ganz oben in der Eastern Conference anfangen, Kyrie Irving wiedergekommen, nach langer Verletzungspause. Ich weiß gar nicht, wie lange er weg war, aber ewig, also gefühlt eine Ewigkeit. Hat gestern sein erstes Spiel wieder für die Cleveland Cavaliers gemacht, die ja ohnehin, also mit 7-3 aus den letzten 10 Spielen, schon richtig gut drauf sind. Und das lässt eigentlich darauf schließen, dass der Abstand zu den anderen Teams wahrscheinlich noch größer werden wird, oder? Ja, sie sind auf jeden Fall wesentlich tiefer als alle Konkurrenten, zumal ja einige der vermeintlich besseren Teams im Osten noch strugglen. Und wenn man sich jetzt die Teams unmittelbar danach anschaut, Indiana, Miami, Chicago, gerade bei Indiana würde ich mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwann mal einbricht. Oder das ist gesagt, glaube ich, letzten Podcast, dass sehr viel von Paul George abhängt. Und da ist Cleveland natürlich seinerseits auch recht abhängig von der Leistung von LeBron James als Allmacht, defensiv-offensiv kreierendes Gehirn dieser Mannschaft spielerisch. Aber das nimmt natürlich jetzt einiges dieser Last von den Schultern von LeBron, wenn Kyrie jetzt wieder da ist und langsam herangeführt wird, vielleicht dann zu alter Stärke zurückzukommen. Ja, also gerade Mo Williams ist ja auch noch verletzt, der eigentlich am Anfang der Saison dafür gesorgt hat, dass die Verletzung von Kyrie Irving nicht so sehr ins Gesicht fällt, aber ins Gewicht fällt. Ja, bei Indiana hatte ich so ein bisschen, wie gesagt, die Befürchtung, dass dieses neue Spielsystem irgendwann mal auch seine Grenzen findet. Jetzt sind sie in den letzten Spielen, 10 Spielen, 5-5, aber immer noch auf dem zweiten Platz. Chicago hatte jetzt das letzte Spiel gegen die Knicks verloren. Allerdings muss man dazu sagen, das wäre vielleicht ein bisschen anders ausgegangen, hätten sie vorher nicht dieses Quadruple-Overtime-Riesenspiel gegen die Detroit Pistons gehabt. Das war in der Nacht vom Freitag auf Samstag, nee, Samstag auf Sonntag, glaube ich. Samstag auf Sonntag, wo sich die beiden Teams gefühlt 3 oder 3,5 Stunden duelliert haben. Und dann hatte ich noch gelesen in dem Knicks-Feed auf Bleacher Report, dass die Chicago Bulls danach dann erst um 4 Uhr morgens in New York angekommen sind, dann ins Hotel, dann kurz ein paar Stunden schlafen, dann direkt zum Shootaround und dann im Garden gegen die Knicks spielen, die aber einen Tag lang ausruhen konnten. Also klar, dass die nicht so ganz fit waren. Ja, weiter darunter, Toronto und Atlanta gleich auf mit 17-12 und dann schon auf Platz 7 eine für mich der Überraschungsmannschaften, die Charlotte Hornets, die ich wesentlich schlechter in meinen Predictions eigentlich gesehen hatte. Ja, beide müssen wir ein bisschen mehr Kulpa vom Stapel lassen. Ich glaube jetzt insbesondere, jetzt wo Jefferson ausfällt, ist es sehr überraschend, dass Charlotte sich so gut schlägt. Das hat aber auch damit zu tun, dass sie ein bisschen weggegangen sind von wir füttern jetzt Jefferson permanent den Ball in den Lowpost und er nimmt ganz entspannt 10 Sekunden von der Schussuhr, bis er dann 60 Täuschungen macht und einen rechten Hook loslässt. Das heißt, sie gehen zwar noch regelmäßig zu ihm im Halbfeldbasketball, versuchen aber auch ein bisschen schneller zu spielen. Das hilft natürlich, dass sie jetzt gerade in Nicola Batum jemand akquiriert haben über die Offseason, der wirklich genau diesen schnellen Spielstil mitgehen kann, der den Rebound sich schnappt und dann direkt eben ab die Post den Schnellangriff einleitet. Und man muss einfach sagen, Kemba Walker spielt eine All-Star-Saison. Er ist überall auf dem Feld, ist wieder einmal in den Steals, in der Kategorie Steals ganz vorne und trifft jetzt den Dreier halbwegs solide und ist sicherlich ein großer Faktor, wieso das gut aussieht bei den Hornets. Und wenn es dann läuft es richtig und Jeremy Lin hat zwischendurch sogar mal ein 36-Punkte-Spiel, was er bestimmt auch schon seit 2 Jahren nicht mehr gehabt hat. Dass wir das noch erleben dürften. Ja, dann die Detroit Pistons hatten wir gerade mal angesprochen. Auch einen guten Run in den letzten 10 Spielen, 7-3. Du warst ja einer der ersten Bandwagon-Fahrer schon vor der Saison, die Detroit ein bisschen auf dem Zettel hatten. Und wenn wir dann mal weiter runterschauen, die New York Knicks jetzt nach 4 Siegen in Folge zum Glück mit einem 500-Record wieder, aber dann folgen 2 Teams, über die du ganz gerne sprechen wolltest, die die Erwartungen nicht so richtig erfüllen konnten bisher. Ja, die finden sich tatsächlich recht weit unten und das ist ein bisschen überraschend. Milwaukee war so ein bisschen everybody's darling. Was hat Zach Lowe nett formuliert? Der hat gesagt, die League Pass Intelligenzia, die Gemeinschaft der League Pass Fanatiker haben ja so ein bisschen Milwaukee als das Posterchild dieses modernen, defensiv orientierten Smallballs irgendwie gekennzeichnet im vergangenen Jahr, als das so Spaß gemacht hat, dann mit einem wieder starken oder super starken Giannis. Ja, die strugglen extrem stark, 11 und 18, 4 und 6 aus den letzten 10. Das hat natürlich auch mit der Verletzungsmiserie im Backcourt zu tun. Die beiden Point Guards hinter Michael Carter-Williams, Gravis Vasquez, unter anderem ist verletzt, wird jetzt auch einige Monate sogar ausfallen. Das ist sicherlich ein extrem folgenschwerer Trade gewesen. Ihr erinnert euch vielleicht, letztes Jahr haben die Bucks Jared Dudley bekommen, sozusagen als Leasing-Trade, wenn man so möchte, für ein Jahr, bis er Free Agent wurde, und haben dafür aber einen First-Rounder bekommen von den Clippers. Haben den dann in der Offseason reingesteckt, um Gravis Vasquez nach Milwaukee zu lotsen, der seinerseits nächstes Jahr Free Agent wird. Also es könnte sein, dass das ein ziemlich schlechter Move gewesen ist und Gravis Vasquez dann nächstes Jahr woanders spielt und sie diesen Trade dann ohne wirklichen Pluspunkt eingefädelt haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass dort diese Saison nicht unbedingt super ausgehen wird, wie der Daumen reicht jetzt nicht unbedingt oder zeigt jetzt nicht unbedingt nach oben. Jason Kidd, das ist jetzt, glaube ich, heute oder gestern erst rausgekommen, wird einige Zeit fehlen wegen der Hüft-OP, sozusagen ähnlich wie Steve Kerr. Nur, dass er natürlich viel mehr als Coach machen müsste bei einem Team, das 7 Spiele unter 500 ist. Deshalb glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass die Saison bei den Milwaukee Bucks so umgedreht werden kann. Nee, das unterschreibe ich auch genauso, wie du das gesagt hast. Über Washington hatten wir schon mal 2-3 Mal gesprochen. So ein bisschen wurde John Wall auch unterstellt, oder beziehungsweise du als Trikotinhaber von John Wall, da will ich gar nicht so viel drüber reden, aber dass er keine gute Saison spielt. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass es im Team einfach nicht so richtig stimmt. Sie haben mit Paul Pierce wahrscheinlich den Locker-Room-Leader überhaupt verloren. Nene und Marcin Gortat, die in der letzten Saison noch ja für die nötige Defense und Rebounding und Grit und Grind und so weiter gesorgt haben, spielen kein gutes Jahr. Bradley Beal ist ständig verletzt. Der einzige Lichtblick bislang eigentlich war Otto Porter, der immer seine Nummern aufgelegt hat, aber so langsam, ich habe dann gestern mal das Spiel gesehen, oder war es schon vorgestern, hat man dann auch wieder den John Wall gesehen mit 28-12, den man eigentlich gewohnt ist, der zum Korb slasht, der unheimlich viele And-Ones holt und so das Team vorantreibt. Aber also nach wie vor finde ich, dass Washington ein Team ist, was mit in der NBA am schlechtesten gecoacht ist, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, ob sich das in dieser Saison dann nicht in der, oder dass das nicht in der großen Enttäuschung mündet, wo es ja auch das Jahr sein soll, wo sie Kevin Durant im Sommer wieder nach Hause holen, dass man die Playoffs verpassen könnte, weil der Osten ja allgemein stärker geworden ist und das sind so zwei Teams, Washington und Milwaukee, wo das durchaus passieren könnte, denke ich. Ja, ich bin, also jetzt vielleicht erstmal zum ersten Punkt, muss ich natürlich jetzt verteidigen, also er legt einen Career High in den Points auf, Dish dazu noch irgendwie 9 Assists und klaut über 2 Mal pro Spiel den Ball. Die Quoten sind im Prinzip dieselben wie in den letzten Jahren. Sein Dreier ist sogar ein bisschen besser geworden. Er lässt den Ball auch ein bisschen weiter oder häufiger fliegen vom Downtown. Das, was natürlich wehtut, sind 4,5 Turnover pro Spiel. Das ist natürlich wesentlich zu viel. Und ich glaube, es wäre auch ein bisschen kurzsichtig, jetzt nur zu sagen, ja, aber guck mal, mit wem er da spielt. Natürlich, ich glaube, dass das Team, wie auch in den letzten Jahren, bis auf Bradley Beal und mit Abstrichen Marcin Gortat und Otto Porter, sehr, sehr mau besetzt ist, vor allem in der Tiefe oder in der nicht vorhandenen Tiefe, einer der ja, Schwierigkeiten liegt. Gleichzeitig muss man natürlich dann auch sagen, gut, er als vermeintlicher Superstar und Leader des Teams muss ab und zu mal versuchen, Spiele selber zu gewinnen. Und das, wie so immer, liegt wahrscheinlich die Wahrheit in der Mitte. Natürlich feststeht, es ist eine enttäuschende Saison, gerade aber im Hinblick auf die lange Frist wird abzuwarten sein, wie Bradley Beal in seiner weiteren Karriere dann vielleicht weiter mit Verletzungen zu kämpfen hat. Ich glaube, er hatte jetzt schon 2-mal Stressreaktionen im unteren Extremitäten, also im Bein oder im Fuß. Und war das wieder ein bisschen zweideutig. Hoffentlich nicht. Ich habe halt den Humor eines 6-Jährigen. Na gut, ja, dann gibt's ein bisschen was zu lachen für euch jetzt unterwegs, aber ich meinte natürlich nur den Fuß oder das Bein. Ich hoffe es nicht, dass ich das irgendwie als chronisch erweisen sollte, aber das Coaching, was du erwähnt hast, ist sicherlich ein Problem und wird auch ein Problem bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass sich das dann am Ende des Jahres, wenn dann die Playoffs verpasst werden sollten, noch ändert. Ja, über die beiden anderen Teams, die da noch unten stehen, Brooklyn und Philadelphia, brauchen wir gar nicht so sehr zu reden. Ich finde, das, was Philadelphia macht, ist eine absolute Unverschämtheit. 1-28, 0-17 auswärts, 1-11 zu Hause, natürlich 0-10 aus den letzten 10 Spielen. Noch nie gab es in der NBA ein Team, was so lange gebraucht hat, um den zweiten Sieg einzufahren. Das wird wahrscheinlich die traurigste Saison aller Zeiten werden und die Philadelphia-Fans unter euch, so wenn es denn noch welche geben sollte, die tun mir richtig leid. Ja, ich vielleicht noch 1-2 Punkte dazu. Also ich möchte jetzt gar nicht auf das Team groß eingehen, sondern eher so auf die Makroebene schauen, was das eben für die Liga bedeutet. Ich glaube, das ist einfach ein ziemlich großer Reputationsschaden, der da momentan veranstaltet oder verursacht wird, besser. Und das muss irgendwo auch im League Office, im Front Office dann irgendwie gesehen werden, dass das wirklich nicht förderlich ist aus Image, aus Marketing-Standpunkten. Man kennt diese ganzen, Kritikpunkte von Freunden, die nicht so viel mit Basketball zu tun haben. Und wenn die dann hören, ja, man kann nicht absteigen, so wie das halt bei uns bei König Fußball der Fall ist, dann sagen die mal, ja gut, was ist das denn für eine langweilige Liga? So, wieso gibt's da keinen Abstieg? Und dann muss man halt auch ganz ehrlich sagen, wenn man hier dieses Lottery-System hat, dann muss man jetzt überlegen, ob diese Intention zu tanken, die es ja durchaus gibt, nicht eingeschränkt werden muss, indem man eben dieses Lotteriesystem überarbeitet und neu zusammensetzt, sodass weniger Teams Anreize haben zu verlieren. Ja. lass uns in den Westen springen. Und da gibt's zwei Teams, die ja eigentlich im Grunde über jeden Zweifel erhaben sind. Die Golden State Warriors, über die haben wir nun schon lang und breit geredet. Und natürlich haben sie das eine Spiel gegen Milwaukee. Und da hat man schon gesehen, dass ihnen das so ein bisschen an der Ehre gekratzt hat. Das eine Spiel verloren, dann gab's nämlich direkt das Rückspiel eine Woche später gegen die Milwaukee Bucks. Und da wurde's dann am Ende des Spiels nochmal hektisch. Gab's so eine kleine Rudelbildung nach dem Spiel. O.J. Mayo und Draymond Green haben sich ein bisschen in die Haare gekriegt. Also so ganz unwichtig war dieser flawless Record den Golden State Warriors nicht, denke ich mal. Aber lass uns doch mal über die San Antonio Spurs reden, weil ich habe das Gefühl, dass über die viel zu wenig gesprochen wird, denn im Grunde sind die nur 3,5 Spiele hinter den Golden State Warriors und haben nach wie vor mit 15-0 einen perfekten Home-Record. Um jetzt verzweifelt eine Star Wars-Analogie irgendwie herzustellen zu wollen, ich bin ja so ein bisschen der Darth Vader des Basketballsports in dem Sinne, als dass ich jetzt versuche, die guten Golden State Warriors auf die dunkle Seite der Macht irgendwie herüberzuschieben. Du erwähntest das Spiel gegen die Milwaukee Bucks. Ich hatte das auf Twitter, auf meinem persönlichen Twitter-Account jetzt irgendwie mal erwähnt und habe da gesagt, ja, ehrlich gesagt fand ich das ganz schön, wie die Milwaukee Bucks da so reagiert haben. Klar, das war vielleicht ein bisschen too much. Aber mir geht's schon echt ein bisschen auf den Senkel, dass jetzt Golden State schon denkt, dass es mit Abstand das beste Team der Historie der NBA ist und wie jeder Dreier abgefeiert wird schon vorher und sich umgedreht wird, wenn man einen versenkt oder nenn mich oldschool oder sag, dass ich ein bisschen zu sehr aus dem Handball komme, was so meinen sportlichen Background betrifft. Aber wenn ich der Gegner wäre und ich lieg mit 20 Punkten zurück und die veranstalten da ihre Mätzchen, dann würde ich halt auch zufällig mal irgendwie beim nächsten Mal ein bisschen härter faulen oder sowas und gern mal so einen Playoff-Foul rausholen und mir irgendwie einen Flagrant abholen, weil der Respekt vor dem Gegner muss dann doch immer gewahrt werden und das ist so ein bisschen auf der Schwelle momentan. Also ich möchte jetzt nicht der erhobene Zeigefinger sein, der sagt, du darfst keinen Spaß haben, aber manchmal ist das doch ein bisschen grenzwertig, was die Jungs da machen, meiner Ansicht nach. Na, ich sehe das schon ähnlich wie du jetzt. Letzte Woche hat nämlich Klay Thompson wurde gefragt, wer denn der beste Shootinger der Liga ist und er hat gesagt, also das kann er ja ruhig sagen von mir aus, die sind ja alle, also das Selbstbewusstsein von den ganzen Jungs in der NBA ist wahrscheinlich auf Etage 47, aber er sagte natürlich er selber, aber der Grund dafür war, ja, brauche ich doch gar nicht erklären, guck doch einfach auf unseren Record. Ja gut, aber euer Rekord hat nicht unbedingt in erster Linie was mit dir zu tun, also jedenfalls meiner Meinung nach. Ich finde die Saison von Klay Thompson, er hat sich jetzt wieder gefangen, er hatte auch wieder so ein Big-Quarter-Spiel, aber gerade der Anfang der Saison war nicht so richtig berühmt und da hätte er eigentlich eher so ein bisschen Demut seinen Teammates gegenüber zeigen sollen, denn ich glaube, ohne Curry, Draymond Green und Iguodala, nur mit einem guten Klay Thompson, wenn man das mal jetzt vergleicht mit Houston, wenn man über den besten Shootinger der Liga redet, was James Harden für sein Team im letzten Jahr gemacht hat, dann ist das doch noch ein himmelweiter Unterschied und das zeugt so ein bisschen davon, dass die Jungs vielleicht so langsam ein bisschen den Boden unter den Füßen verlieren, aber ich freue mich auf das Matchup an Weihnachten gegen die Cleveland Cavaliers, die dann auch wieder in voller Mannstärke antreten. Ich mag zwar Cleveland überhaupt nicht, aber vielleicht wäre es auch mal an der Zeit, auf großer Bühne den Warriors so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Jetzt hast du mich ja Blut lecken lassen wieder, ne? Ich sitze jetzt hier und leg mir jetzt irgendwelche Sätze zurecht und grummel vor mich hin. Also ganz ehrlich, irgendwie so die Medien haben ja ein extrem kurzes Gedächtnis, ne? Es ist ja jetzt irgendwie keine 3 Jahre her, dass ein anderes Team in der NBA einen Winning Streak hatte. Eine Serie, die noch länger war als die Golden State Warriors. Mhm. Ehrlich gesagt 3 Spiele länger, wenn man jetzt mal diese saisonübergreifende Statistik rausnimmt. Die nämlich die Miami Heat, die 27, ja, du sagtest, ja. Dass die irgendwie nicht zählen sollte, steht meiner Ansicht nach außer Frage, weil das ein komplett anderer Background ist, zumal am Ende der Saison viele Teams überhaupt gar nicht mehr richtig spielen. Aber das mal beiseite, die Miami Heat haben 27 Spiele gewonnen in der Saison 2012, 2013 am Stück. Und da spricht jetzt niemand davon, dass das irgendwie das beste Team der Welt ist. Natürlich, die haben, oder der Geschichte, die haben natürlich auch einen anderen Ball gespielt. Die haben ziemlich viele Spiele zu Beginn der Saison damals verloren. und letztlich auch in Anführungsstrichen nur einen Rekord von 66-16 gehabt am Ende der Saison. Aber man muss dann auch irgendwann mal die Kirche im Dorf lassen, jetzt nicht irgendwie jeden Artikel und jeden Podcast erstmal eine halbe Stunde über die Golden State Warriors zu reden und wie toll und toll die da sind. Ich glaube, was natürlich... Ja, gut, aber wir machen es ja sozusagen andersherum. Das ist ja, wir versuchen ja so ein bisschen den Zug zu bremsen. Der hat ja alle, Weichen schon passiert und kann nicht mehr umgestellt werden. Der fährt in Hochgeschwindigkeit, sage ich mal. Bei Speed, wenn ich auch sagen. Oh Gott, Nicolas Cage. Nein, keep getting them checked. Keanu oh ja, Reeves, stimmt. Man, aber auch keep getting them checked. Big time. Shit, ja, ich dachte jetzt zu viel an Face-Off und so ein Scheiß, das stimmt. Naja, lassen wir die Filmanalogie hin. Ich glaube, das sollten wir heute sein lassen, wir haben jetzt euch genannt. Lass uns über die, heißt das da nochmal Old Man's River oder was, wo die spielen, da in der Nähe, wo Barkley immer drüber geredet hat, na egal, lass uns über die San Antonio Spurs reden. 15-0 zu Hause, haben das Centerpiece ihrer Franchise quasi ja nicht ausgetauscht, weil das Centerpiece war ja nicht Thiago Splitter, den sie abgegeben haben, aber ein neues dazugeholt in LaMarcus Aldridge und stehen besser da denn je. Ungeschlagen zu Hause. Ja. 15 Siege. Ich habe jetzt, ich mache mir immer hier aus dem League Pass heraus so gern so Screenshots, die ich dann überall auf meinem Desktop verteile, bis wir mal wieder miteinander sprechen. Deshalb, ich finde es, glaube ich, gerade nicht. Ich glaube, sie haben halt übergreifend, da sind wir wieder, über 20 Heimspiele gewonnen, was natürlich schon an für sich recht impressive ist, aber was viel wesentlicher ist, ist, dass sie einfach mit Abstand die beste Defensive der gesamten Liga haben. Wo Kawhi Leonard natürlich der absolute Hauptcenterpiece ist von, vielleicht sogar der Runners-up, der Zweitplatzierte im momentan imaginären MVP-Race. Aber eben auch das gesamte Konzept. Ich habe einen Podcast gehört, heute Morgen noch. Ich bin da immer etwas emotional. Ich habe den danach nämlich ausgestellt. Ich glaube, ich habe sogar die Folge da gelöscht. Ich mag den Podcast eigentlich sehr gerne. Ist der Dunked On Podcast von Real GM. Und die haben halt dann irgendwie so eine Art Fantasy-Draft gemacht, so von wegen, ja, wer ist denn jetzt besser? OKC, vom Talent her, wenn wir jetzt einen Fantasy-Draft machen würden, sind ja mehr oder minder die ersten drei oder vier der ersten fünf Spieler von OKC. Aber das ist halt komplett der falsche Ansatz. Du musst halt echt eine andere Herangehensweise nehmen und sagen, es kommt darauf an, wie du gecoacht wirst, es kommt auf die Spielphilosophie an, es kommt auf das Zusammenspiel darauf an. Insofern ist die Summe tatsächlich mehr als die Teile, mehr als seine Teile. Und San Antonio ist halt echt wirklich ein beeindruckendes Beispiel, nicht nur von Konstanz, sondern eben auch diese neuen Pieces, wie auch David West, dann zu integrieren und weiterhin konstant so super Spieler aufs Parkett zu setzen. Mhm. Ja, was ich so bemerkenswert finde, ist, die drei, Tony Parker, Manu Ginobili und Tim Duncan, die drei Hauptcenterpieces der letzten Jahre, die sind immer noch da. Dann holt man sich ein Eigengewächs über Kawhi Leonard, der zu einem der besten Spieler unter Greg Popovich und mit diesen drei anderen zusammen im Konglomerat der besten Spieler der NBA mutiert, holt sich einen weiteren Superstar dazu mit LaMarcus Aldridge. Offensichtlich ist seine so Transition- und Eingewöhnungsphase immer noch nicht beendet, weil er spielt immer noch für mich nicht so dominant, was er aber auch in dem System nicht muss, aber immer auch noch nicht so effizient, wie er es bei Portland gemacht hat. Und dann so einen alten Recken zum Beispiel noch dazu, wie David West. Und auch wenn man sich noch in dieser Übergangsphase befindet, wo alle diese verschiedenen Pieces aus verschiedenen Eras irgendwie zusammenfinden, steht man mit dem zweitbesten Racket da und vor allem mit der mit Abstand besten Defense in der ganzen NBA. Und das finde ich, da wird ein bisschen wenig drüber gesprochen, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht sind sie tatsächlich einfach zu konstant oder zu langweilig, nicht flashy genug. Viele Leute, die jetzt nur sporadisch die NBA gucken, würden vielleicht jetzt nicht unbedingt gebannt sich angucken, wie Kawhi Leonard, weiß ich nicht, ein Gordon Hayward zu einer 1-9 Nacht verhilft oder zwingt. Aber da müsste man ehrlich gesagt mal, man müsste eigentlich irgendwie eine Seite, eine Homepage mal aufmachen, irgendwie, wo man nur die Stats der Gegner von Kawhi trackt. Weil der zerstört halt tatsächlich Nächte von allen möglichen Spielern. Also ich würde sogar behaupten wollen, es gibt nur ganz wenige Spieler, lass es eine Handvoll sein, in der Liga, die er deckt, die trotzdem ein gutes oder durchschnittliches Spiel für ihre Verhältnisse haben. Ich glaube, alle anderen haben wirklich unterdurchschnittliche Wurfquoten und Spiele. Ich würde mal gerne wissen, ich weiß nicht, also diesen Stat kenne ich natürlich nicht, aber von den Spielern, die Kawhi mehr als 20 Minuten verteidigt hat in dem Spiel, wer von denen mehr als 30 oder 25 Punkte sogar nur geworfen hat gegen ihn? Wahrscheinlich sind es nur Durant, obwohl er verteidigt ja auch Point Guards. Er verteidigt ja im Grunde jeden. Also 1-4. Ja, wenn er jemanden 20 Minuten lang im Spiel verteidigt, ob derjenige es noch über 25 Punkte geschafft hat. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, bis auf wahrscheinlich LeBron und Durant und weiß nicht, Curry oder so. Viel interessanter wäre es, ob es derjenige über 25 Minuten geschafft hat, weil er entweder ausgefault ist oder viel zu K.O. wurde oder sowas. Aber das können wir ja theoretisch nachgucken. Also es gibt ja sogar über die NBA diese neuen Stats, das Game Tracking, da kann man vielleicht sogar mal schauen, was so die Gegner werfen von ihm. Und je nachdem, was das für Gegner sind, das werden wir euch dann nicht schuldig bleiben. Lass uns in die zweite Riege gucken, damit wir die Western Conference abhaken. Oklahoma City, Clippers, Dallas Mavericks, wer hätte das gedacht? Memphis Grizzlies und Houston Rockets. Irgendwie so ein bisschen verkehrte Welt. Mit Dallas hätte ich auf Platz 5 nicht gerechnet. Mit Houston hätte ich weiter oben gerechnet. Und ich hätte aber auch gedacht, dass Oklahoma City statt 9 Niederlagen, ist jetzt nicht so tragisch, aber vielleicht auch so bei 6 oder 7 liegen würde. Ziemlich enttäuscht, ehrlich gesagt, bin ich von den LA Clippers. 16-12, überhaupt nicht konstant, viele Spiele dabei. Also Chris Paul hat unter der Woche selber gesagt, wir sind überhaupt gar kein Contender, niemand muss im Moment Angst vor uns haben. Vielleicht sind diese Stories ja, oder ist an den Stories doch was dran, dass die sich untereinander alle nicht doch so grün waren, wie immer getan wird. Blake Griffin spielt eine herausragende Saison, absolute Herausragen. Ich glaube, das ist wieder der klassische Case, dass Doc Rivers, der GM, Doc Rivers, den Coach, den Mittelfinger zeigt, indem die auf dem Papier gut aussehenden Akquisitionen Josh Smith, Paul Pierce, Lance Stevenson gar nicht mal so gut aussehen. Vor allem die beiden erstgenannten. Paul Pierce ist komplett aus der Rotation rausgefallen, spielt jetzt so gut wie gar nicht mehr, außer irgendwie Garbage Time. Das sieht nicht wirklich gut aus und sie haben halt jetzt gerade dadurch, dass sie Matt Barnes abgegeben haben, keinen wirklichen konstanten Spieler, der auf der 3 spielt. Mal ist es Lance Stevenson, mal ist es Luke Richard, Mbamute. Aber das ist jetzt nicht wirklich was, womit man gerade in den Playoffs irgendwie Teams überraschen kann. Ich habe da ein ganz cooles Zitat aufgeschnappt. Da wurde gesagt, ja, andere Teams gambeln halt so ein bisschen auf das Talent. Machen vielleicht mal den ein oder anderen waghalsigen Trade und durch diese finanzielle Unflexibilität der Clippers in den letzten Jahren, was den Cap-Spielraum betrifft, haben sie sich halt echt immer nur auf alte Veteranen oder herausragende Namen verlassen, die dann irgendwie auf der Bank sitzen und dann haben sie gehofft, dass das eben jetzt noch ein Jahr weitergeht. Da haben sie aber nicht mit der Klippe gerechnet. Insofern, glaube ich auch nach wie vor, dass Houston da einen wesentlich besseren Job gemacht hat. Jetzt nicht unbedingt, was den Ty Lawson-Trade betrifft. Das war bislang ein ziemliches Fiasko. Wohl aber, dass sie gesagt haben, hey, wir gucken, dass wir junges Talent uns irgendwie herbeiholen und versuchen, das irgendwie zu entwickeln, auch wenn wir da mal auf die Nase fallen. Ich bin also mir ziemlich sicher, dass Houston mindestens auf den 5. Platz noch hochklettert. Vielleicht sogar irgendwie den 4. Platz den Clippers streitig machen könnte. Ja, 7-3 aus den letzten 10 Spielen spricht auch dafür. Du hattest unter der Woche, oder ich glaube es schon ein paar Tage länger her, einen ganz interessanten Artikel über die Memphis Grizzlies gepostet auf unserer Facebook-Seite, der, ich glaube, von SB Nation war, den ich auch gelesen habe, der so ein bisschen darüber gesprochen hat, dass diese Ära Grit and Grind, Zach Randolph, Marc Gasol und Tony Allen zusammen, dass das so ein bisschen nicht mehr up-to-date ist, beziehungsweise nicht mehr so, ja, gerade in der Western Conference vielleicht nicht mehr unbedingt das Erfolgsrezept darstellt, was Memphis dann bis zu den Conference Finals, glaube ich, vor ein paar Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, sogar stark gemacht hat. Magst du darüber noch mal ein, zwei Sätze erzählen? Ja, das war wirklich ohne Sache der Artikel. Normalerweise ist SB Nation ja nicht unbedingt für journalistische Feinkost bekannt, sondern eher irgendwie so ein bisschen diese Snippets, die Vines der NBA, des täglichen Spielgeschehens. Aber da haben sie wirklich was Nettes zu Papier gebracht. Also das lässt sich auch jetzt noch gut lesen. Ist im Prinzip nur so eine Zusammenfassung, dass dieses Konzept des Grit and Grinds, dieser extrem defensiv orientierten, langsamen Spielweise, die ja unter Lionel Hollins schon begonnen hatte und jetzt unter Dave Joerger fortgeführt wird, so ein bisschen zu Ende geht, einfach weil Teams sich eingestellt haben auf Tony Allen und seine Limitationen, vor allem offensiv und eben auch Sibo. Da können wir jetzt nochmal unser Spielchen sozusagen Klippe dann erwähnen, aber wir haben das ja im Zuge dessen, dass wir gesagt haben, hey, das wird jetzt so ein bisschen das Anfang vom Ende seiner Glanzzeiten oder seiner Karriere, dass das eben eingeläutet worden ist und das ist da jetzt, wenn sie wirklich was ändern wollen und nochmal unter den oder zu den Contendern gehören wollen, dass sie da jetzt ein bisschen ihre Spielphilosophie eben ändern müssen und dieses Grid and Grind zum Teil aufgeben. Das hat sich jetzt auch schon gezeigt. Zach Randolph kommt von der Bank. Tony Allen spielt nicht mehr so viel. Sie versuchen, den Ball ein bisschen schneller nach vorne zu bringen, ein bisschen mehr Jeff Green zum Beispiel einzubinden. Das wird man sehen. Sie haben halt eigentlich nicht das Team dafür, wirklich irgendwie Smallball zu spielen. Sie sind ganz klar auf eine Identität gepolt und Pau Gasol ist jetzt auch nicht der athletischste Spieler vor dem Herrn. Insofern sehe ich da ehrlich gesagt ein bisschen schwarz. Ist sicherlich ein Team, das so merklich hinterherhinkt hinter dieser ersten Riege und im Niemandsland der Western Conference dann bleiben wird. Gibt's von den Teams im unteren Drittel noch jemanden, über den du ein bisschen ausführlicher sprechen möchtest? Ich wollte nur sagen, dass wir in dieser Woche, danke für eure Rückmeldung auf Instagram und auf Facebook und auf Twitter, aber wir haben es in dieser Woche leider nicht geschafft, ein Team zu adaptieren, weil wir beide beruflich noch so eingespannt waren. Das wird sich über die Weihnachtstage mit ein bisschen mehr Luft mit Sicherheit ändern, sodass wir das in der nächsten Folge aufnehmen werden und das Feedback, was ihr uns schon geschickt habt, das rechnen wir dann auf jeden Fall mit rein. Genau, ja, also die Stimmen sind auf jeden Fall gezählt und jetzt über die Feiertage können wir vielleicht ein bisschen das ein oder andere Spiel sehen und ich freue mich da ehrlich gesagt nochmal drauf, dann ein Team genauer anzuschauen und wir wollen dann jetzt nicht irgendwie platt einfach nur die Scores runter und die Boxscores runter rattern, ja, genau. Sondern euch dann noch ein bisschen mehr erzählen. Aber um jetzt nochmal ein Team rauszunehmen, wo ich ein bisschen enttäuscht bin, sind es die Phoenix Suns mit 12 und 17 noch merklich abgeschlagen, jedenfalls was die Lost Golem betrifft, also die verlorenen Partien. Tyson Chandler ist wirklich nicht der Spieler, der letzte Saison war. Das mag natürlich auch verletzungsbedingt begründet sein, aber das Team macht auf jeden Fall keinen wirklich funktionierenden Eindruck. Und das Spielermaterial ist eigentlich da. Sie haben Stretch 4er in John Lua und Mirza Teletovic. Sie haben 5er, die athletisch sind, im Tyson Chandler und Alex Len, also doppelt besetzt. Sie haben Combo Guards mit Bledsoe und Knight, die wirklich richtigen Powerball spielen können, also schnell jedes Tempo mitzugehen, athletisch, die aber auch Dreier werfen können. Da bin ich doch enttäuscht. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich mir von dem Spielerischen her, rein spielerisch, dass das so nach Golden State im Prinzip das Team war, wo ich mich echt am meisten darauf gefreut habe, diese Saison mir das mal anzugucken. War natürlich viel Run and Gun, aber das ist bislang ziemlich in die Hose gegangen und ich weiß momentan nicht wirklich, woran es liegt. Ich glaube, dass das dort, was das Team betrifft, schon noch eine Einstellungssache ist. Wenn wir jetzt vielleicht gleich im Anbetracht auf mögliche Trade-Szenarien schon über Markieff Morris sprechen wollen. Ich glaube, dass das Team nicht wirklich einen Willen zum Sieg hat. Es lässt sich natürlich schwer jetzt irgendwie hier aus Deutschland oder aus China heraus orakeln, aber es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als würden sie mit ihrer letzten Konsequenz spielen. Ja, lass uns das doch mal direkt machen. Marquise Morris, einen Namen hast du schon gesagt. Wir haben ja ganz am Anfang der Saison mal über die dieses Jahr so ein bisschen bitchy hin und her. Wenn ihr meinen Bruder wegtradet, dann will ich ja auch nicht mehr spielen. Dann war wieder doch alles gut und jetzt bringt er aber lange nicht mehr die Leistung, die er in der letzten Saison gebracht hat, beziehungsweise von dem man weiß, dass er sie bringen kann. Er wurde in den letzten Tagen schon ein, zwei Mal mit den Houston Rockets in Verbindung gebracht, beziehungsweise wurde gesagt, dass sie großes Interesse daran haben, was wiederum heißen würde, dass die sich wahrscheinlich von Terrence Jones dann trennen müssten. Meinst du, das wäre ein realistischer oder ein guter Trade für beide Seiten, oder würdest du sagen, oder wer von den beiden würde Nein sagen? Wenn, dann würde Phoenix, glaube ich, Nein sagen, aber momentan versuchen sie ja nicht unbedingt den Trade-Wert von Markieff irgendwie hochzuhalten. Im Gegenteil, er kriegt DNPs vom Trainer aufgebrummt, also er darf gar nicht erst aufs Parkett. Ich glaube, dass es schon eine Sache ist, dass er einen Tapetenwechsel braucht und jetzt geht es im Prinzip nur darum, welches Spielermaterial eben zurückkommen kann nach Phoenix. Wäre jetzt nicht unbedingt der beste Fit. Optimal wäre wahrscheinlich, wenn der Spieler, der zurückkommt, wenigstens ein bisschen werfen kann, um eben neben Len und Chandler spielen zu können. Aber ich sag mal, einen jungen Power Forward, der Athletik besitzt, einen Zug zum Korb, das ist jetzt nicht unbedingt wenig. Für Houston würde es auf jeden Fall sehr viel Sinn machen. Würde das Team weiter unsympathisch machen von den Spielern, aber das spielt ja noch eine nebensächliche Rolle. Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein ganz cooles, interessantes Szenario wäre. Auf jeden Fall besser als das schon in den Raum geworfene Ryan Anderson für Markieff Morris Gerücht. Witzig, also es sind noch zwei Teams, die auch mit Trade-Gerüchten in Verbindung gebracht wurden. Du hast das, glaube ich, in einem Pod schon mal gesagt, dass du davon ausgehst, dass es passieren wird, denn die Minnesota Timberwolves haben quasi Kevin Martin auf den Trade-Markt geworfen, der ja durchaus als Shooter immer noch seine Qualitäten besitzt und vielleicht für das ein oder andere Team Sinn machen könnte, den genau sowas, nämlich jemand, der von außen relativ zuverlässig treffen kann, beziehungsweise auch schnell heiß laufen kann, von der Bank vielleicht fehlt. Und natürlich die Sacramento Kings, nachdem es in dieser Woche ein paar Rumbles um Rajon Rondo gegeben hat, ist jetzt wieder Boogie Cousins in der Diskussion, denn die Trade-Gerüchte, auch wenn sich Vlade Divac zwischen den 1000 Zigaretten pro Tag immer wieder dagegen wehrt, öffentlich, ist ja doch nicht von der Hand zu weisen, dass anscheinend Boogie Cousins so unzufrieden ist und spätestens dann in seiner Free Agency irgendwann abhauen wird. Du siehst es ja jetzt nicht, es sind ein paar tausend Kilometer da, zwischen uns, aber mein Kopf liegt auf beiden Händen und ich schüttel einfach nur mit dem Kopf, weil es ist halt einfach so eine Katastrophe. Ich glaube, ich habe das aber trotzdem tatsächlich gepostet. Ich habe gesagt, Boogie Cousins habe ich mich festgelegt. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt ein Hot Take, aber ich habe gesagt, Boogie Cousins wird nie, was habe ich gesagt, sogar eine Playoff-Serie gewinnen oder sowas? Der wird nie der beste Spieler in einem Championship-Team, hast du glaubt. Ach ja gut, kannst du sofort neu schreiben. Ich sag, Boogie Cousins wird als bester Spieler in seinem Team keine Playoff-Serie gewinnen, so weit gehe ich sogar jetzt schon, weil das ist so eine Katastrophe, was der da veranstaltet. Die Körpersprache von ihm gleicht halt echt irgendwie einem beleidigten Schuljungen. Ja. Und das kann nicht unbedingt was werden, das wird diese Saison genauso wenig was werden und langsam, aber sicher wird auch in Sacramento so ein bisschen der Druck größer werden, jetzt mal ein paar Spiele zu gewinnen. Ich weiß aber trotzdem nicht, ob es das Richtige ist, deinen mit Abstand besten Spieler zu traden. Wohin gehst du dann, wenn du dann, weiß ich nicht, einen Rajon Rondo geleast hast, der nächstes Jahr viel Geld verlangen wird, dann musst du wirklich nochmal von Anfang an aufbauen und brauchst wieder 4 Jahre, bis du vielleicht auch nur annähernd in die Playoff-Regionen kommst. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Antwort ist. Ja, also der einzige Trade, der mir einfallen würde, wäre Boogie zu Boston. Boston gibt dafür den Unprotected Brooklyn Pick ab, der ja so wie es aussieht wahrscheinlich ein Top 3, Top 4 Pick werden wird. Dazu noch vielleicht ein, zwei Picks, die sie sowieso noch in der Hinterhand haben und vielleicht Marcus Smart, der dann, wenn Rajon Rondo die Sacramento Kings im Sommer wieder verlassen sollte, vielleicht so mit diesem Number One oder Number Two Pick, den sie dann über den Boston Brooklyn Pick kriegen sollten, vielleicht so die neue Achse bilden könnte. Und Boston hätte halt zu den Roleplayern, die sie schon haben, mit Bradley, mit Jay Crowder, mit David Lee, dann noch mit Boogie Cousins, eigentlich ein ziemlich ordentliches Team, von dem ich dann hoffen würde, dass Brad Stevens ihn vielleicht ein bisschen besser unter Kontrolle kriegt. Also insofern hätten vielleicht sogar beide Teams was davon. Ja, hört sich ganz interessant an. Boston wäre vielleicht auch noch ein Ort, wo er ein bisschen gebändigt werden könnte. Ich weiß nicht, Miami ist natürlich durchaus ein Spieler in der Free Agency. Ich glaube nicht, dass das hinhaut mit dem Gehalt oder den Gehältern. Boogie verdient natürlich recht viel, nur Miami, das ist jetzt auch noch eine Person, die ich auch nochmal reinwerfen würde, muss sich natürlich entscheiden, was mit Hassan Whiteside passiert. Sicherlich ein wahnsinnig interessanter oder faszinierender Spieler, weil er unbestrittenes Talent besitzt. Es ist, wir können tatsächlich sogar mal überlegen, welche Center in der gesamten Liga, und ich meine das jetzt nicht als Scherz, tatsächlich besser sind als Hassan Whiteside diese Saison. Ich glaube, da kommst du auf gar nicht mal so viele Spieler. Spielt eine riesen Saison. Ich glaube, er hat irgendwie fast doppelt so viel Blocks als der die zweitmeisten Blocks hat diese Saison. 3,74 pro Spiel. Ja, und ich meine schon auch einige 2010 Partien mit dabei. Und der wird auf jeden Fall, so verrückt es sich anhört, wenn man sich die Äußerungen von ihm nach dem Spiel manchmal mal anhört, der wird einen dreistelligen Millionenvertrag unterschreiben nächstes Jahr. Würdest du, also das wäre natürlich wieder ein Pat Riley-Coup, aber Justice Winslow, Hassan Whiteside plus Luol Deng fürs Gehalt gegen Boogie? Ja, ich habe es tatsächlich, genau das ist jetzt hier gerade bei der Trade Machine drin. Genau, du könntest dann irgendwie noch ein paar Leute noch dazu reinwerfen. Ich glaube, Picks haben sie halt keine mehr. Nee, die haben sie für 30 abgegeben. Bis 2053 haben sie alle Picks abgegeben. Wäre natürlich so eine typische Pat Riley-Geschichte und damit würden sie natürlich auf dem Papier. Also ich meine, Boogie, Bosch vorne und Dragic und Wade dahinter ist schon brandgefährlich. Ja, müsste man halt gucken, wer auf der 3 dann spielt. Ne? Du würdest dann wahrscheinlich irgendwie Gerald Green auf der 3 haben, aber danach halt dahinter nicht wirklich jemand. Dann müsstest du gucken, ob du jemand dir aus dieser Buyout-Halde dann irgendwie noch holst am Ende der Saison. Wäre eine Überlegung wert, also das Telefon mal in die Hand zu nehmen, könnte man sich überlegen. Justice Winslow ist aber halt schon ein Riesenchip. Ne? Also das könnte auch langfristig ziemlich auf die Nase gehen. Was DeMarcus Cousins betrifft, ist natürlich so, dass er einen wahnsinnig günstigen Vertrag haben wird über die nächsten Jahre. Ich glaube, er hat was einen Vertrag letztes Jahr unterschrieben, zu Beginn der letzten Saison oder was war das? Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Und das wird natürlich jetzt, wenn die Cap explodiert, ein sehr, sehr günstiger Vertrag sein. Ja, gibt es noch andere Spieler, die dir einfallen, die vielleicht jetzt, also man muss ja dazu sagen, ich glaube, es war der 19. Dezember, seitdem auch alle Spieler, vielleicht das zum Hintergrund, getradet werden dürfen, die man im Sommer akquiriert hat. Da gibt es eine gewisse Zeit, in der man diese Spieler nicht verschieben darf, beziehungsweise traden darf. Oder ja, und dann ab dem 19. Dezember ist dann so der Stichtag, war es dann soweit, bis jetzt zum, schlag mich tot, 25. Februar oder irgendwie sowas, wenn die Trade-Deadline wieder endet, in diesem Zeitfenster quasi ab jetzt dürfen Spieler verschoben werden und klassischerweise gucken sich alle Teams das immer so bis zu Weihnachten, vielleicht so bis Anfang, Mitte Januar an und dann geht's so langsam richtig los. Ja, du hattest mich gefragt, ich glaube, ich würde nochmal kurz gen Osten gucken, ein Team nennen, Chicago nämlich. Da wurde ein bisschen gemunkelt, ja, haben die vielleicht ein bisschen zu viel Spieler im Frontcourt, jetzt wo Bobby Portis ein paar gute Spiele gemacht hat in der Garbage Time, soll man vielleicht ein bisschen Raum für ihn schaffen, dass er auf der 4 ein bisschen mehr Platz bekommt. Du hast natürlich einen Frontcourt, der total stacked ist mit Noah Gibson, Mirotic, Gasol, Bobby Portis. Was meinst du, wird da nochmal einer gehen oder ist es jetzt lieber besser, langfristig diese Tiefe zu haben? Ja, Noah ist im Sommer Free Agent und Pau Gasol ist im Sommer wohl, wie er selber gesagt hat, auch Free Agent, weil er seine Spieleroption ziehen könnte oder eben nicht ziehen könnte. Und Gibson wurde schon, also ich glaube nicht, dass sie sich von Mirotić trennen, weil als junger, promising Spieler würde ich dann doch eher einen der Veteranen abgeben. Ja, mit Noah ist so eine Sache. Eigentlich ist er ja so ein bisschen die Herz und Seele des Teams in den letzten Jahren gewesen, aber kommt so richtig in dieser Saison auch noch nicht auf die Füße, wenn man das jetzt vergleicht mit seiner Defensive Player of the Year Saison, wo er auch beinahe im MVP-Race noch ganz vorne gelandet wäre. Aber also ich glaube, wenn sie jemanden verschieben, dann wird es Taj Gibson sein oder Pau Gasol. Eher noch Taj Gibson. Ja, Taj Gibson hat nächste Saison noch einen Vertrag über 9 Millionen, was durchaus okay ist. Ein Spieler seiner Qualität wird auf jeden Fall bei einigen Teams gern gesehen sein. Joakim Noah ist sicherlich auch ein Punkt. Ich glaube aber nicht, dass die Bulls da ihn aufgeben würden während der Saison. Ich glaube, dass er zu wichtig ist, was so diese defensive Flexibilität betrifft, die man in den Playoffs haben muss, dass man vielleicht mal mit Matchups ein bisschen spielt. Da ist einfach zu wichtig. Ich habe dir eingangs persönlich gesagt, dass ich das Spiel gesehen habe gegen die Knicks und ich bin einfach ein Riesenfan von Joakim Noah, diese Intensität. Also das nimmt mich echt die ganze immer mit. Ja, bei jedem Dank, auch wenn er da nur irgendwie ein Putback reintippt, so läuft er schreiend zurück, rennt wie ein Storch. Wirft den Ball schräg mit Topspin, wie sein Vater damals irgendwie die Tennisbälle geschlagen hat. Aber einfach irgendwie wahnsinnig sympathisch, weil du merkst, dass er echt alles auf dem Court gibt und ein wahnsinnig guter Teammate ist, glaube ich. Und er ist halt auch einfach letztes Jahr, ein Spieler gewesen, der in der MVP-Discussion halt mit dabei war. Ne? Vorletztes Jahr ist er, glaube ich, sogar tatsächlich Dritter im MVP-Balletting geworden. Und das natürlich auch völlig zu Recht. Ich guck mir da gerade nochmal die Statistiken an. 12 Punkte, 11 Rebounds, 5,4 Assists, aber das war zum Ende der Saison hin ganz viel fast mit Triple-Doubles. Da war er im Prinzip Point Forward. Und, Plus, dass seine Gegner halt immer schlechter von ihren Field Goal Percentages werfen, wenn sie gegen Noah spielen müssen. Der kann sowohl auch 3, 4 oder 5 verteidigen. Ja, da hat er auch, was die Defensivboards betrifft, halt Porzingis oder ein Robin Lopez oder ein Kylo Quinn dann auch echt Probleme, weil der halt echt ganz awkward an jeden Ball versucht ranzukommen. Und ich weiß nicht, ich würd bei dem Team bleiben. Das Team ist sehr tief, hat einen sehr guten jungen Rookie, hat auch mit Doug McDermott einen Spieler, der sehr vielversprechend ist, dessen Jumper, glaube ich, echt, ich habe einen ziemlichen Crush, was den Jumper von Doug McDermott betrifft. Es sieht so schön aus. Man, bitte guckt euch bei YouTube irgendwie Doug McDermott 12-Punkte Compilations an, weil das sieht so gut aus. Und ich würde das Team nicht verändern. Derrick Rose kannst du eh nicht traden, das wäre der Einzige, der getradet werden müsste. So. Dann lass uns doch, was haben wir denn noch? Freak Offs, also ich glaube, mit den Conferences und Trades sind wir durch. Wir haben die Awards noch und wir haben noch ein bisschen was über die Draft Picks und über Roleplayer wolltest du noch sprechen. Ja, genau. Richtig? Ich glaube, dann kommen wir auch schon ganz gut durch. Ja, lass uns die Awards doch kurz machen. Ich habe einen in der orange-blauen Knicks-Brille einen Freak of the Week. Wahrscheinlich haben in dieser Saison auch mehr Leute oder beziehungsweise andere Leute bessere Zahlen aufgelegt, aber Aaron Aflalo, von dem ich total begeistert bin aus den letzten Spielen, legt in den letzten, ich glaube, 5 Spielen, 4 davon haben die Knicks gewonnen, 22 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds pro Spiel, schießt 50% aus dem Feld und 60% von der Dreierlinie. Deswegen ist er diese Woche oder aus den letzten Tagen mein Freak of the Week, weil wir endlich eine verlässliche zweite Option neben Melo in der Offensive haben, denn so cool Kristaps Porzingis auch angefangen hat oder auch weiterhin gerade in der Defensive spielt, aber die offensive Last sollte natürlich nicht auf seinen Schultern liegen, deswegen freue ich mich umso mehr darüber, über alles, was wir aus Aflalo noch rausholen können und es ist aktuell echt nicht wenig. Ja, das stimmt. Ich war ein bisschen überrascht, als du jetzt die Points per Game genannt hattest. Ich hätte nicht gedacht, dass er über diese Spieler dann tatsächlich so viel aufgelegt hat, aber gibt auf jeden Fall euch sehr viel mehr Flexibilität offensiv mit den Post-Ups, ist ein Spieler mit einem hohen Basketball-IQ und man merkt jetzt schon, dass die Triangle da bei euch wesentlich besser läuft, weil man einfach mehr Spielermaterial zur Verfügung hat, die dann irgendwie, weiß ich nicht, den extra Pass machen. Also es gibt schon echt ganz schöne Passsequenzen jetzt anzusehen bei den Knicks und ich glaube, da ist man ganz gut aufgehoben. Vielleicht ein Punkt dazu noch, hast du übrigens gehört, ist jetzt falsche Schadenfreude, dass Derek Williams eingebrochen worden ist und dass das zwei Frauen waren und die sind irgendwie dafür bekannt und weißt du, was sie gestohlen haben? $615,000 in Juwelen, in Schmuck. Guck was ist mit dem los? Guck dir seine blonden Zöpfe an, dann weißt du, wie hoch sein IQ ist. Ja. Ah gut, wir wollen natürlich nicht zu platt werden, aber ich habe dir von Anfang an gesagt, ich glaube, dass viele Knicks-Fans hatten das und du bist ihm auch fast verfallen, so nach den ersten zwei, drei Spielen, wo dann Derek Williams krasse Dunks rausgehauen hat und mega gehasselt hat, haben alle gesagt, so oh, krass, guck mal, gut, dass wir den noch haben als Versicherung und jetzt rollt ihr wahrscheinlich alle mit den Augen, sobald er mal für 10 Minuten ins Spiel kommt, weil er nur irgendwie zwei Scheißaktionen hat und eine gute. Ja, obwohl, man muss schon sagen, also so ab und zu, man hat da so Sequenzen, wo er so 7, 8, 9 Punkte in einem Viertel irgendwie macht und dafür ist er auch ganz gut, aber das ist alles nicht verlässlich und er ist der einzige Spieler bei den Knicks, für den nach wie vor, obwohl er eigentlich für Scoring eingekauft worden ist, keine Triangle-Spielzüge gelaufen werden, weil er die Triangle einfach nicht rafft. Ja, und dass er jetzt von zwei Stripperinnen in seinem Apartment beklaut wird, das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Na gut, aber kommen wir zu meinem Freak, das kann ich recht kurz machen. Kawhi ist halt Wahnsinn, was er jetzt macht. Jetzt, das sind nur 3 Spiele, die letzte Woche nehmen wir da immer, aber 56% aus dem Feld, 53% bei 4 Attempts von der Dreierlinie, 90% Freiwürfe bei 6 Attempts, 6 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals, kein Turnover, also tatsächlich kein Turnover. 22 Punkte und die Defensive, das Defensive Rating und die ganzen Augenweiden für Coaches sind da gar nicht dabei. Also was er da momentan abliefert, ist schon ein krasses Feuerwerk. Sei ich immer noch Erster in der Three-Point-Percentage? Ich glaube schon. Ne? Ich glaube schon, ja. Also. Stinker der Woche. Hast du einen? Ich habe nur eine Szene. Ja. Kein Spieler. Ja, ich hab 2. Damian Lillard ist mein erster Stinker der Woche. Ist natürlich eine harte Saison für ihn. Er muss eigentlich jeden Schuss nehmen und CJ McCollum nimmt jeden dritten. Und das ist so ein bisschen das Team von den Portland Trailblazers. Dementsprechend wirft er diese Woche 37% aus dem Feld bei 17,7 Attempts. Schleudert 9 Dreier in die Luft bei 34% und leistet sich nicht ansehnliche 4,7 Turnover. Also das ist keine Sahnewoche. Nee. Oh, da ist das Geheule wieder groß, wenn er nicht zum All-Star-Game nominiert wird. Frech. Das wäre frech. Ich habe meine All-Stars gewählt. Heute sogar. Na, auf der Arbeit. Darf niemand wissen. Hast du Kobe mit drin? Ja. 100%ig. Da würde ich meinen Arsch drauf verwenden, dass Kobe All-Star-MVP wird. Das wäre so traurig. Ich glaube, die schieben ihm alle die Kugel zu. Und er wird nach Steph Curry und LeBron mit den meisten Votes gewählt. Ich weiß nicht, wie er überhaupt 2 Punkte machen soll, obwohl den einen oder anderen Dank. Ja. Mein Stinker der Woche ist das Spiel Houston Rockets gegen die LA Clippers. Und zwar wegen der Hack-A-Center, der keine Freiwürfe werfen kann, Geschichte, weil DeAndre Jordan und Dwight Howard 28 Mal an der Freiwurflinie standen. Und wir wissen alle, wie gut sie das können. Und das war eins der wenigen Spiele, wo ich Zeit hatte, weil ich eigentlich auf das Matchup gespannt war, was ich mir in den letzten Arbeitswochen angucken konnte. Und das war nicht zu ertragen, 28 Mal diese beiden Jungs an der Freiwurflinie zu sehen, weil Doc Rivers, wenn man so will, Doc Rivers hat angefangen und dann hat Houston gleichgezogen. Also es war... dieses Howard-Hack-Jordan ist wirklich ein Chaos. Jeweils 28 Mal? Insgesamt 28 Mal. Dwight Howard 16 Mal, und DeAndre Jordan 12-mal. Dwight Howard trifft davon 6 von 16 und DeAndre Jordan 4 von 12. Ja, das ist fies. So ist es halt. Und dann geht, dann geht so ein Spiel fast so lang wie Detroit gegen die Bulls. Gut. Lass uns doch über... Deine Draftpicks. Oh genau, die Draftpicks reden. Also, Hintergrund ist, wie schon gesagt, dass Anthony Bennett, der damals von den Cleveland Cavaliers gedraftet worden ist, an 1 jetzt in die D-League verfrachtet worden ist. Und das ist das erste Mal in der NBA-Historie, dass das überhaupt passiert ist. Wobei man aber sagen muss, komischerweise, er hat ja zuletzt oder richtig gespielt. Er war jetzt, glaube ich, bei den New Orleans Pelicans, aber hat da, glaube ich, gar nicht richtig gespielt. Dann war er vorher längere Zeit durch den Trade bei, mit Kevin Love bei den Minnesota Timberwolves. Und beide Teams, sowohl Cleveland, die ihn gedraftet haben, als auch Minnesota, die für ihn getradet haben, stehen jetzt eigentlich gar nicht so schlecht da, auch für die Zukunft gerüstet mit ihren Picks, die sie dann bekommen haben und so. Aber das hat mir den Anlass oder hat mich zum Anlass geführt, mal über so vergangene Draft was nachzudenken und dich dann zu fragen, wie sowas überhaupt passieren kann. Ich meine, es sind so viele, also so ein Trainerstab ist ja nicht nur ein oder zwei Leute beim NBA-Team, sondern so ein Trainer-Scouting-Stab, das sind ja meist irgendwie knapp 10 Leute, die da dran sitzen und die Entscheidung mittragen, wer denn gedraftet wird und wer nicht und die sich den über ein ganzes Jahr angucken. Und wenn ich jetzt mal runterzähle, Greg Oden, Hashim Thabeet wurde an 2 damals gedraftet, Anthony Bennett gerade erwähnt, Darko Milicic im 2003er Draft, wer erinnert sich nicht, vor Dwayne Wade und Carmelo Anthony gedraftet worden oder auch unser Liebling der Woche an Andrea Bagnani. Wie kann sowas passieren, dass so viele kluge Männer sich, wenn es um so viel für die Franchise geht, dann so stark irren? Also ich kann es ja verstehen, wenn irgendwie du jemanden draftest und der ist dann so, puh, dann ist er vielleicht, gehört er, du hast ihn an 3, sag ich mal, gedraftet und am Ende wird er einer der Top 20 Rookies. Naja gut, das kann immer passieren. Aber dass du jemanden wie Anthony Bennett draftest und der ist nicht mal unter den Top 450 Spielern des Landes, das ist schon hart. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass du die NCAA teilweise schlecht analysieren kannst. Also wenn man jetzt sich eine Sache ausnehmen müsste, wo man dann die Scouts und Videoanalysten in Schutz nimmt, dann ist das eben das NCAA-Tournament, die March Madness, nicht wirklich A, repräsentativ ist und B, halt viel zu kurz, weil du halt ein K.O.-System hast. Das heißt, du hast durchaus Talente von kleineren Unis, die dann früh rausfliegen. Das heißt, du hast nicht wirklich viel Datenmaterial, wo sie halt gegen gute Konkurrenz spielen. Und sonst sieht das natürlich immer sehr schön aus, wenn die dann irgendwie 1,53 Meter große Studenten aus Iowa irgendwie dominieren und 53 Blocks pro Spiel averagen. Und ich glaube, dass sich dann viele Scouts halt irgendwie von dem rohen Talent blenden lassen, dass die eben dann sagen, okay, wir nehmen Talent und dann häufig, das muss man ja sagen, das sind überdurchschnittlich große Spieler, also vor allem Center, die da als Bust in die Geschichte eingegangen sind, dass diese Rechnung dann eben nicht aufgeht, dass man Großtalent nimmt, dass man große Spieler vor Flügelspielern nimmt, weil es die weniger gibt. You can't teach height, wie es so schön heißt. Und dass das dann häufig halt eben doch noch in die Hose geht. Also ich meine, du hast im Prinzip echt jedes Jahr unter den Lottery Picks oder meinetwegen auch den Top 10 mindestens 3 Busts. 3 Stück, ja. Ich weiß es nicht. Also ich meine, das will ich jetzt einfach mal behaupten, aber. Ja. Das war jetzt gerade auch die Speerspitze, die ich genannt habe. Es sind ja durchaus welche dabei, die dann die Erwartungen auch nicht erfüllt haben, aber immerhin noch in der Liga jetzt angekommen sind. Aber apropos Rookies oder junge Spieler, hast du gesehen, was Kevin Durant mit Julius Randle angestellt hat unter der Woche? Als nee. Team? Boah, guck dir das mal an. Wieso? Er hat ihn zwei getötet, umgebracht. Ja, zwei Crossovers hintereinander gegeben, ist dann an ihm vorbeigezogen, hat dann nochmal gegen zwei Leute und gegen zwei Leute den Layup gemacht und nach dem zweiten Crossover ist einfach Julius Randle mit erhobenen Armen, hat sich ergeben. Er ist einfach stehen geblieben, hat die Arme hochgenommen, hat sich ergeben und hat Kevin Durant vorbeiziehen lassen. Das ist unglaublich. Also nur um das nochmal zu sagen, ich habe jetzt einfach mal einfach so in den Raum geworfen, dass es mindestens immer, weiß ich nicht, 2 Leute unter den ersten 10 Busts sind oder sowas. Wenn wir jetzt mal nur 2012 bis 2014 mal durchgehen, kann man ja jetzt auch noch nicht ganz sagen, aber du hast halt 2012 an Pick 10 ist Austin Rivers, 11 wäre sogar Myles Leonard, Nummer 8 mein Liebling Terrence Ross, Nummer 5 Thomas Robinson. Also das sind auf jeden Fall so in Anführungsstrichen alles Busts für die Position, auf der sie gedraftet worden sind. Mhm. 2013 auf Nummer 4 Cody Zeller. Auf Nummer 1 eben Anthony Bennett. Auf Nummer 9 Trey Burke. Das sind sicherlich alle keine Home Runs. Und 2014, da ist natürlich die Jury noch aus sozusagen, aber Noah Vonleh hat bislang noch nichts sagen können. Und ein weiterer Liebling von mir, Nick Stauskas, ist, so wie ich sage, mit einem Bein aus der Liga. Insofern würde das so ein bisschen das bestätigen. Und Joel Embiid natürlich auf 3. Ja, das stimmt. Mit seinen kaputten Hufen. Und jetzt, krasse Überleitung, manche dieser Rookies werden dann nicht zu Superstars, sondern zu Roleplayern. Über die du ja auch noch sprechen wolltest. Ja, die Hörer unter euch, die uns regelmäßig hören, kennen natürlich schon so ein bisschen die Spieler, für die mein Herz höher schlagen und Spieler, die ich weniger mag. Und jetzt dachte ich, bin ich mal nicht so negativ über Joakim Noah, habe ich schon ein bisschen gesprochen. Ich habe das einfach nur mal so aufgeschrieben. Ich fand das irgendwie ganz, ganz nett, mal über Leute nachzudenken oder Spieler, die jetzt nicht Superstars sind, die nicht 20 Punkte pro Nacht bringen, die hat natürlich jeder gerne in seinem Team, sondern eben Spieler, die so ein bisschen diese X and O's, wie es so schön heißt im Jargon, mitbringen. Und neben Joakim Noah und den beiden Point Guards, die ich so mag, Marcus Smart und Patrick Beverley, sind das noch zwei andere Spieler, was die beiden Letztgenannten betrifft. Ganz klassisch halt spielintelligente Aufbauspieler, die nicht mehr machen, als sie machen müssen oder sollen. Die so in Anführungsstrichen feisty sind, wie die Amis es gern nennen, also ein bisschen doch einen besonderen Charakter haben und durchaus sehr kompetitiv. Paar taffe Jungs, sehr kompetitiv. Ehrlich gesagt mag ich das jetzt gerade in der Saison, wo es die 82 Spiele hat, glaube ich, kann das einem Team und dem Teamgeist dann doch auch sehr gut tun, wenn es ab und zu mal ein Spiel gibt, wo einer der beiden Spieler so ein bisschen eine extra Portion Pfeffer reinbringt. Damit dann es so einen kleinen Rally the Troops-Effekt gibt im Team. Ich glaube, das ist schon ziemlich wichtig, über 82 Spiele mit so großen Egos, die es in der NBA gibt, dass man solche Leute hat. Ja, und dann die letzten beiden sind so ein bisschen klassische Arbeiter-Vierer. Derek Favors macht mir sehr viel Spaß bei Utah dieses Jahr. Wahnsinnig runder Spieler geworden, jetzt nicht der Superstar, den die Nets sich erhofft hatten ursprünglich. Oder vielleicht auch die Jazz, als sie Darren Williams weg für ihn abgegeben haben. Aber ein wahnsinnig solider Spieler, hat einen richtig weichen Jumper mittlerweile, sehr gute Post-Moves. Das macht sehr viel Spaß, ihn anzusehen. Ich glaube, das würde jedem Team gut tun. Auch entgegen diesem Trend dieses Stretch-Vierers, dann einen klassischen, in Anführungsstrichen, Banger, also einen Low-Post-Spieler, dann in den eigenen Reihen zu haben, wie Derek Favors. Und der letzte Spieler, bevor du vielleicht ein bisschen das kommentieren kannst oder ein, zwei Leute, die dir so einfallen nennst, ist Patrick Patterson. Patrick Patterson, sorry, ich verwechsel das gerade mit einem Cornerback der Arizona Cardinals in der NFL. Ist so eben dieser klassische Stretch-Vierer bei den Toronto Raptors, der vieles sehr gut oder gut kann. Und das meiste davon sehr solide, den ich ganz gerne in meinem Team sehen würde. Also so ein klassischer 0815-Spieler, wenn man so will. Das kommt daher, weil du mittlerweile auf zwei Hochzeiten nerdest, weil du auch in der NFL so krass unterwegs bist. Ja, das zum Glück bald die Saison, oder was heißt die Saison vorbei, dann beginnt bald die Playoffs und dann ist im Januar auch langsam vorbei. Ja, mir ist das bei den Knicks aufgefallen, zum Beispiel an Kyle O'Quinn, der als Rollenspieler oder mit einer der ersten Spieler von der Bank unheimlich wichtig ist, weil er kann nicht so richtig, richtig gut, aber wie du schon sagst, so alles ziemlich solide. Ab und zu trifft er mal einen 15-Footer, dann kann er gut rebounden, er verteidigt seine Position ziemlich gut, ist für seine Größe ein guter Passgeber, bringt so ein bisschen diese Energie, auch mal ein hartes Foul, schreit in der Defense rum, nordet die Leute ein bisschen ein. Also in keinem Team ist er eine der ersten fünf Optionen, aber genau das macht ihn dann wieder so richtig so wichtig für manche Teams, sei es in der Kabine oder einfach nur mal um 10 Minuten richtig dieses Competitiveness, Gritty, Grind, das zu bringen. Ja, und diese Spieler sind halt mehr als, ich kann jetzt ein Geburtstagskind nochmal nennen, noch mehr als es damals, glaube ich, ein Charles Oakley war. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ich glaube, dass du ihn ziemlich in deinem Herz geschlossen hast. Die halt so die klassischen Tough Guys waren, ne? Die Enforcer im Team, gegen die man nicht spielen wollte, weil sie halt die ganzen kleinen dreckigen Tricks drauf hatten. Das sind schon Spieler, jetzt gerade was Kylo Quinn betrifft, die halt doch eine gewisse Finesse besitzen, also durchaus auch spielerisch Wert haben im Team und spielerisch überzeugen können. Und ich glaube, das sind Spieler, die man gerne in seinem Team hat. Weißt du, was ich gern gesehen habe, wo du gerade Charles Oakley gesagt hast? Ich hätte gerne gesehen, wie die Golden State Warriors mit dieser kleinen Arroganz, über die wir gerade gesprochen haben, jetzt gegen die Detroit Bad Boys von damals spielen würden oder gegen das Knicks-Team um Anthony Mason, Charles Oakley und Patrick Ewing. Ich glaube, danach würden sie wieder kleinere Töne anschlagen. Oh Mann, ja, es kann man halt jetzt schwer vergleichen, weil es einfach ganz andere Spielstile sind. Man könnte jetzt auch argumentieren, dass die Golden State Warriors sie mit ihrem Fastball dann eben aus der Halle schießen, aber es wäre auf jeden Fall sehr amüsant. 100%. Sehr amüsant zu sehen. Die würden gegen beide Teams im Blowout mit 30 Punkten vorwärts gewinnen, aber ich glaube, Steph Curry und Klay Thompson müssten doch 2-3 Stunden länger als normal in die Physiotherapie danach. Also ich würde auf jeden Fall vorher nochmal die Knöchel von Steph Curry versichern lassen. Gut. Dann sind wir, glaube ich, durch für heute, oder? Ja, hört sich gut an. Ich glaube, wir haben jetzt so ein gutes Stündchen. Ja, denke ich auch. Dann bleibt uns erstmal nur zu sagen, frohe Weihnachten euch allen. Bevor das neue Jahr losgeht, hören wir uns auf jeden Fall nochmal. Denn wie schon gesagt, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit, um uns um Basketball zu kümmern, ein paar Spiele zu gucken, euer Feedback mit aufzunehmen und dann noch eine Folge 2015 rauszuhauen. Aber macht euch ein paar ruhige Tage mit euren Families, genießt die Zeit, ganz viele Geschenke, gutes Essen, viel trinken, wie das immer alles so ist. Und am 25. Steht dann ja der Showdown zwischen dem besten Team im Westen und dem besten Team im Osten bevor. Ja, auch von mir nochmal schon mal alles Gute für die Feiertage. Ich glaube, wir haben es genau vor einem Jahr fast so eine Weihnachtsfolge gemacht. Vielleicht überlegen wir uns jetzt auch was für nächste Woche, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, euch ein bisschen was anderes auf die Ohren oder was Besonderes auf die Ohren zu geben. Ja, von uns einfach ein großes Dankeschön an euch, an die Hörer. Wir machen das jetzt mit sehr viel Herzblut seit anderthalb Jahren ungefähr und machen das jetzt nicht professionell und alles, ihr wisst das. Aber sind nach wie vor mit sehr viel Spaß dabei und machen es halt echt, weil es Leute gibt, die uns zuhören, die Bock drauf haben, uns ein bisschen Input zu geben. Kritik, Feedback ist wie gesagt immer willkommen, oder wenn es euch gut gefällt und ihr keine Wünsche habt, dann gerne irgendwie uns bei iTunes eine gute Bewertung dalassen. Und das ist auf jeden Fall immer für uns Ansporn, weiterzumachen und weiter an einem Projekt zu arbeiten. Ja, wenn ihr uns ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann macht es bei iTunes. Ja, genau. Also dann bis die Tage. Frohe Weihnachten. From downtown. Reingehauen. Ja.